Berg, Täler, Flüsse und Seen. Im Teutoburger Wald seh ich das Hermannsdenkmal stehen. Ich blick hinaus aufs Meer und meine Gedanken sind stets bei dir. Egal wo ich gerade bin, du bist ein Teil von mir. Ob aus Preußen, Pommern, Westfalen oder Schlesien, Südtirol, Bozen, Königsberg und auch Wien. Ich trage Deutschland im Herzen, mein geliebtes Heimatland. Über meine Lippen schallt ein Liebeslied. Bis an die Meme, von der Edge bis an den Belt. Du bist so tief in mir, du meine Heimat, gelobt seist du mein Land. Kameraden, steht vereint, reicht euch die Hand.